die Fresse, blaue Outback. Du warst die fette Kartoffel, dann die schlanke Kartoffel, ey. Und nach diesem Track bist du die zerstampfte Kartoffel. Guck, ich muss lachen, denn dieser Bastard muckt jetzt auf. Ey, hör mal, du Frechdach, schluck mal lieber dein Ritalin und halt die Schnauze. Du hast Geldprobleme, Bitch. Dein Akro ist noch nicht ganz am Ende, doch langsam zeichnet es dich ab wie ein Selbstporträtist. Und dein Klamottenlabel floppt, ein paar Leute hören zwar deine Tracks, aber ey, dich findet keiner als Persönlichkeit korrekt. Ich zerstöre dein Geschäft und Summerflair. Ey, bist du Schneemann oder warum haben die dir damals immer Möhren reingesteckt? Hm? Erzähl doch mal, es gab doch mal diese eine Zeit, als bei dir öfter eine Möhre drin war als im Team der 3-3 oder etwa nicht. Ach, und da du ja jetzt Klamotten, dir ist mal eine Frage, was sind das so für Sachen? Karottenjeans? Ich glaub, ich geh mal zu nem Agro-Kick und box die Opfer dort ganz locker. Ich seh darin kein Ding, wie in Sidos Boxershorts. Naja, okay, ich krieg dann Körperverletzungsklagen, beziehungsweise Körperzerfetzungsklagen, weil da dein Körper zerfetzt und lag. Selbst mit gegen Agro ist wie Mörser gegen Schreckschussknarren. Bitch, wir sind die Zukunft, ey, und wer bist du, Godzilla? Ich fick deine Hurenmutter quer durch ihr Wohnzimmer. Während Flair doch tot sicher schont sich mal in seiner eigenen Stadt abgestochen worden wär ohne Personenschützer. Yeah, also was, ihr seid beide nur kleine Punk-Pitches. Ich geh allein auf 17, ihr teilt euch die 22, also komm schon, Home Patrick. Warum musstest du mich fronten, Homie? Du bist wohl ein ziemlich dummer Patrick. Dieser Spongebob-Homie, denn du kannst gar nichts. Und dass das hier dein Todestag ist, ist eine Sache, die so klar ist wie Apollinaris. Guck mal, denn das hier ist ein guter Tag zum Sterben, reloaded. Du musst zugucken, wie ich deine Perle deep throate. Ich sag zu der Mutter gefickten Schlampe, sperr mal den Mund auf. Und füll ihr mit Sperma den Mund auf. Du hast mein Album Kollega wohl ganz schön gemocht auf. Einmal machst du selbst eins mit Gesangshooks und Pop-Sound, nennst es dann Flair, rennst hinterher. Wer ist jetzt der Fan? Wer ist hier der Trendsetter-Player? Und mal ehrlich, was wollt ihr denn, die kleinen Schlampen? Was lehnt ihr euch auf einmal hier so mutig aus dem Fenster? Flair, was denn passiert? Sind die auf einmal Eier gewachsen? Warum hast du mich vorher denn nicht richtig gedisst die ganze Zeit? Warum hast du nicht die Eier gehabt, mich mit Mutter zu dissen auf einem Track vorher? Er ist jetzt, wo King Zaza dieses Telefongespräch ins Internet gestellt hat, wo dir das rausgerutscht ist, ich ficke Kollegas Mutter und so. Hast du dir gedacht, okay, jetzt ist eh zu spät, kann ich auch auf einem Track mit Mutter dissen, ja? Mein Freund, ich hoffe, man läuft sich bald mal über den Weg, dann kannst du mir das ja auch nochmal persönlich sagen, okay? Ey, du bist ein Spaß, der mutig rumdisst auf Lieder, aber wenn er mal vor mir steht, an den Mund nicht aufkrieger, wie stumpf im Schauspieler. Drum bitte hau hier mal nicht so auf den Putz, Kollege. Bitte zwing mich nicht, dich kaputt zu treten, ey. Ich steig in den Wagen und dein Leben hängt am seidenen Faden, wie Spider-Man-Arme, denn guck mal, ich fahr nach Berlin, such dich mit den Jugoslawen, danach ähnelst du eher einem Tier als einem Homo Sapiens. Und dann gib mir mal deine Mom die Crack-Schlampe holen. Diese Dreckschlampe würde ich nicht von der Bettkante stoßen, sondern den Kopf auf die Bettkante stoßen. Und die ohnmächtige Bitch hat übergebeult über die Bettkante stoßen. Und besuch ich Kitty Cat, muss ich die Hure bücken. Wie beim Blumenpflücken, denn ob Deutsche, Kroatinnen, Russinnen, Polackinnen, Frauen sind Objekte in meinen Augen, die Kontaktlinsen. Yeah, es hast du jahrelang dein Gesicht nicht gezeigt, dann machst du's irgendwann und bist nicht mehr heiß, du Kanisterkopffrau. Und leg dich hier mal nicht in Sicherheit, denn ich box auf Frauen wie dieser Christopher Brown, also was du Schlampe. Ey, guck mal, seh ich dich in Clubs rumhampeln, schlage ich dich mitten auf der Tanzfläche des Clubs zusammen. Und du klappst zusammen und kannst dann anfangen, deine Zähne von dem Tanzflächenboden des Clubs zu sammeln. Guck, ich behandle euch wie Dreck, ich sag alles, was ich will zu euch, ich hab keinen Respekt. Und Godzilla guckt dich lieber um, wenn du dein Haus verlässt. Vielleicht lauert wieder Panik 45 hinter der Ecke. Da musst du aufpassen, mein Freund, was mischst du dich überhaupt ein, du Deutscher mit Kanaken-Akzent? Godzilla, Blockschiff, sick, der lang, geh mir nicht auf den Sack, du Schielauge, Mann, Mann, Mann. Was sind das überhaupt für Zeiten heutzutage, wo sich irgendwelche hässlichen, fast glatzköpfigen Dummköpfe hinstellen? Die Dreistigkeit rausnehmen, mir vorzuwerfen, ich hätte Haarausfall. Während ich hier mit meinem schönen, voluminösen, gegelten Haar sitze und mich frage, in was für einer Welt diese Leute überhaupt leben. Meine Güte. Und ganz ehrlich, es wäre besser gewesen, friedlich zu bleiben. Denn die einzige Möglichkeit, Kollege Einhard zu krümmen, ist, ihn in Kursivschrift zu schreiben. Wir sind die Zukunft und ihr habt ausgedehnt. Guck mal, du Spast aus Berlin, machst auf G. Doch da muss ich dir sagen, es wäre mir ziemlich neu, dass G sich heutzutage mit Karotten penetrieren lassen. Deutschrap, Bad Boy, ach was, man sieht, du bist nur der Typ mit der Möhre drin. Deutschrap, Bugs Bunny, der härteste Rapper im Land. Ne, du bist der Rapper, der ohne Bodyguards nicht mal eben zum Aldi um die Ecke gehen kann. Tut mir leid, ich wollte die Spast gar nicht betteln, doch wenn ne Bitch förmlich darum bettelt, gefickt zu werden, dann macht man's halt schnell. Sieh du Spaß, wirst hier den Streets deiner Stadt gejagt. Hast dir gedacht, besser du fliehst wie ein Bach, hast dich in Düsseldorf versteckt. Doch da war es auch nicht besser. Und dieser Track hier ist wie Schüsse vor dein Head und gibt dir den Rest zu Tode mit dem gewissen Flair. Hier nach erinnert sich keiner mehr an den gewissen Flair. Hier nach erinnert sich keiner mehr an den gewissen Flair. Nee, du kannst ja hier noch dranbleiben, mein Schatz. Ja, oder? Was? Ja? Ich habe mir eine Schleife um meinen Penis gemacht. Willst du auspacken? Was? Ich habe eine Schleife um meinen Penis gemacht. Ja, cool. Ja, meine ich doch. Kannst du auspacken? Bitte? Dann muss ich lutschen, ne? Ja, natürlich, kriegst du geschenkt. Das ist mein Geschenk für dich. Ja, korrekt, freue ich mich schon. Ja, mal glaube ich dir, dass du dich freust. Ja, du kannst immer später machen, wenn du möchtest. Okay, mach ich. Hast aber Lust, ne? Was? Hast aber Lust, ne? Ja. Ja, korrekt, geil, Hammer. Okay, ich melde mich dann. Ja, bis später. Ciao. Okay, Rizbo. Und jetzt weiter mit jung, brutal, gut aussehend.